Alo, guten. Evet. Alo, guten Abend. Ömer Demir ist mein Name. Ich bin hier als Assistenzarzt tätig und möchte das Anamnesegespräch mit Ihnen durchführen. Bevor wir anfangen, benötige ich kurz Ihre persönlichen Daten. Sind Sie damit einverstanden? Ja, hallo, guten Abend. Ja, natürlich, gerne. Wie heißen Sie bitte? Mein Name ist Alexander Scherer. Alexander ist der Vorname. Okay. Könnten Sie mir bitte Ihren Vor- und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Alexander ist Anton Ludwig, Emil X, Anton Nordpol, Dora Emil Richard Alexander Wie Emil und Richard. Richard, genau. Okay. Und Nachname ist Scherer, Siegfried als SCH, Emil Richard, Scherer. Scherer. Herr Scherer, Ja. wie alt sind Sie? Ich bin 33 Jahre alt. Wann genau sind Sie geboren? Am 23. Februar 1900, wie viel ist das? 93, 92, 93, 93. 93. Okay. Wie groß sind Sie, Herr Scherer? 1,73 Meter. Und wie viel wiegen Sie zurzeit? 72 Kilo. Okay, vielen Dank für die Angaben. Was kann ich für Sie tun? Was führt Sie heute zu uns, Herr Herr Scherer? Dr. Ömer heißen Sie, gell? Ja, ich habe einen Freund, der heißt auch Ömer. Ein guter Ja, Junge. super. Herr Doktor, ich merke seit einer Woche, dass ich, wenn ich mich belaste, etwas schwer Luft bekomme. Also, das habe ich früher nie gemerkt. Ich mache viel Sport, ich laufe, ich mache Training, ich fahre Fahrrad und so weiter. Aber seit einer Woche merke ich, wenn ich ein, zwei Stockwerke mit den Treppen steige oder Fahrrad fahre, dann muss ich Pause machen und nach Luft atmen. Okay. Bekommen Sie auch Schmerzen, Brustschmerzen oder Nein, nur Schmerzen habe Atemnot? ich nicht. Es ist nur, ich merke, die Luft fällt mir schwer und ja, da muss ich ein bisschen Pause machen und kann dann wieder weiter, aber das ist etwas unangenehmer, wie habe ich vorher noch nie gehabt. Ja, verstanden. Seit einer Woche haben Sie diese Ja. Atemnot. Sind diese Beschwerden plötzlich oder eher langsam aufgetreten? Also plötzlich in dem Sinne, dass ich es gemerkt habe. Es war aber am Anfang etwas weniger. Jetzt ist es aber mehr geworden. Haben Sie irgendwelche Auslöser für diese Beschwerden bemerkt? Zum Beispiel irgendwelche eine Erkältung oder Ach so, nein, habe ich nicht gehabt. Also ich war nicht erkältet. Ich kann mir jetzt nichts vorstellen, was es ist. Okay. Haben Sie etwas bemerkt, was diese Beschwerden verstärkt, außer körperliche Belastung? Nein. Zum Beispiel beim Liegen oder ja, in der Nein. Nacht. Nein, nein. Also es ist wirklich nur bei Belastung, wie Sie sagen. Okay. Haben Sie Engegefühl? Sie meinen auf der Brust? Ja, genau. Nein, nein, habe ich nicht. Hören Sie, dass Ihr Herz nicht regelmäßig schlägt oder Nee, stolpert? ich habe ich auch schon kontrolliert. Also mein Puls ist an sich regelmäßig. Ich habe jetzt keine Auffälligkeiten bemerkt. Ja. Ist Ihnen etwas aufgefallen, was diese Beschwerden lindert? Ja, Pause machen. Also wenn ich aufhöre In Ruhe, zu ja. laufen oder wenn ich mich hinsetze ein paar Minuten, dann wird es wieder besser. Haben Sie schon etwas dagegen bekommen als Medikament oder? Nein, nein. Also es ist etwas unangenehm, aber schlimm war es bisher nicht. Aber ich habe nichts eingenommen. Deswegen bin ich jetzt bei Ihnen, Ja, verstanden. weil ich so langsam Sorge habe, ja. Haben Sie gesagt, dass diese Beschwerden erstmal auf treten, oder? Ja, Ja, habe ich noch nie okay. gehabt. Nein. Okay. Haben Sie neben dieser Atemnot andere Beschwerden, zum Beispiel Husten? Nein, Husten habe ich nicht, nein. Okay. Haben Sie Schwellung in den Beinen? Ist mir nicht aufgefallen. Nein, habe ich nicht. Fühlen Sie sich schwach oder Nein, müde? ich kann gut schlafen, ich kann mich so ganz normal, sage ich mal, wie immer auch belasten. Aber nein, also es ist mir nichts Besonderes aufgefallen, nein. Okay. Ist Ihnen übel? Nein. Okay. Mussten Sie sich übergeben? Nein, bisher auch nicht, nein. Also an sich fühle ich mich recht gut. Es ist halt nur bei Belastung, wie gesagt. Ja, verstanden. Haben Sie keinen Husten? Okay, haben Sie oder hatten Sie Fieber? Nein. Ist Ihnen außer Atemnot nichts aufgefallen? Haben Sie keine anderen Beschwerden? Nein. Gehe zur Arbeit. Ich kann ganz normal essen und trinken. Ist mir nicht aufgefallen, nein. Alles klar. Wie ist Ihr Appetit derzeit, Herr Scherer? Ganz gut, also ich habe da keine Probleme. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang? Nein, nein, klappt alles ganz gut. Okay. Wie ist Ihr Schlaf? Schlafen Sie gut oder haben Sie Probleme beim Einschlafen oder Nee, Durchschlafen? schlafen klappt gut, eigentlich ganz gut, ja. Können Sie flach liegen, oder? Ja, O nein. o ohne Atemnot zu be bekommen. Ich kann mich flach hinlegen, ja. Okay. Müssen Sie mehrere Kissen benutzen zum Schlafen? Nein, bisher noch nicht. Also noch kann ich mich relativ gut flach hinlegen, ja. Okay. Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit merklich verändert? Haben Sie ab oder zugenommen? Nein, also ich bin immer so 71, 72 Kilo gewesen, ja. Ja, verstanden. Haben Sie irgendwelche chronische Vorerkrankungen wie zum Beispiel erhöhte Blutdruck, Blutzuckerkrankheit oder sowas? Nein, habe ich glücklicherweise auch nicht. Nein, aber mein Vater hat Diabetes. Der nimmt seit 5 Jahren Medikamente. Und meine Mutter hat hohen Blutdruck. Seit 5 Jahren haben Sie gesagt. Ja, genau. Mein Vater nimmt seit 5 Jahren Medikamente. Okay. Ihre Mutter hat auch Bluthochdruck. Ja, auch das hat sie, glaube ich, schon seit über 20 Jahren. Okay. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig oder bei Bedarf ein? Eigentlich nicht. Nur wenn ich mal Schmerzen habe, nehme ich mal ein bisschen Ibuprofen. Ja, was für Schmerzen bekommen Sie manchmal? Ich mache ja sehr viel Bitte? Sport. Ich Ah, mache okay. sehr viel Sport und wenn ich mich da mal verletze, dann nehme ich gerne mal eine Ibuprofen. Wurde bei Ihnen schon mal eine Operation durchgeführt? Nein. Eine Operation. Bisher glücklicherweise alles gesund. Ja, das freut mich sehr. Sind bei Ihnen irgendwelche Allergien bekannt, Herr Scherer? Ja, ich habe also ein bisschen Pollenallergie und Milben und Hausstaub. Wie äußert sich diese Allergie? Wie äußern sich diese Allergien? Also gerade jetzt zum Beispiel die Pollenallergie, mir läuft die Nase, die Augen tränen, abends Okay. bekommst du geschwollene Augen. Ja, Milben- und Hausstauballergie. Ja, da auch, da bekomme ich manchmal so ein bisschen laufende Nase, ja. Nur Nasen, laufende Nasen. Ja. Haben Sie irgendwelche Unverträglichkeiten, zum Beispiel gegen bestimmte Nahrungsmittel? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Nein. Ich möchte jetzt über Ihre Lebensgewohnheiten etwas fragen, Herr Scherer. Rauchen Sie? Nein. Trinken Sie Alkohol? Eigentlich sehr selten, eigentlich nicht. Ja, okay. Dann nehme ich an, dass Sie keine Drogen konsumieren, oder? Nein, also Drogen habe ich jetzt auch nicht, nein. Wie alt ist Ihr Vater, Herr Ist Scherer? circa 58 Jahre alt. Er leidet an Zuckerkrankheit. Seit 5 Jahren haben Sie gerade erzählt. Hat er noch weitere Erkrankungen? Wissen Sie? Also er ist auch sehr gesund und sehr sportlich. Soweit ich weiß, hat er keine weiteren Erkrankungen mehr. Welcher Typ von Zuckerkrankheit hat er? Wissen Ach Sie? gut. Das weiß ich nicht. Wie viele Typen gibt es denn da an Zuckererkrankungen? Ja, Ich dachte, das Diabetes. Ja. die berühmten Typen sind erste und zweite Typ. Ach so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Herr Ja, Doktor. okay. Okay. Ist es jetzt schlimm oder ist es wichtig, jetzt zu wissen, welchen Typ Diabetes mein Vater hat? Ja, manche Krankheiten können erblich sein, Gut, Sie deswegen. meinen, ich kann es auch bekommen oder was? Nein, ich meinte das nicht. Nur möchte ich wissen, welcher Typ hat Ihr Vater? Da ist es gefährlich jetzt für mich. Habe ich jetzt auch Diabetes, Herr Doktor? Nein, diese Fragen sind Routinefragen und So, wir stellen diese Fragen. Sie machen mir ein bisschen Angst, Herr Doktor. Deswegen frage Nein, machen Sie sich keine Sorgen. ich. Ah. Diese sind Routinefragen. Ach so, okay. Wie alt ist Ihre Mutter? Sie ist 56. Hat sie auch noch außer Bluthochdruck andere Vorerkrankungen? Die hat einige Sachen, aber alles weiß ich jetzt nicht so genau. Okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester, ja. Ist sie gesund? Ja, dir geht's gut. Dir geht's besser als ich, ja. Okay. Sind Sie verheiratet, Herr Scherer? Nein, aber ich lebe in einer festen Beziehung. Meine Partnerin bzw. meine Freundin, wir sind seit 10 Jahren zusammen, aber verheiratet sind wir noch nicht. Ja, verstanden. Haben Sie Kinder? Nein. Was sind Sie vom Beruf, Herr Scherer? Ich bin Lehrer. Ja. Was unterrichten Sie? Ich unterrichte Englisch und Sport. Noch einige Fragen, Herr Scherer. Ist Ihnen irgendwie. Ich habe heute viele Fragen gestellt. Ach Gott, das sind viele Fragen, echt. Ja, manchmal ist das so, kann das so passieren. Ist Ihnen irgendwelche Hautveränderungen, Hautgeschwüre oder sowas aufgefallen? Haut, nein, ist mir jetzt nicht aufgefallen, wie ich mir so überlege. Okay. Ja, jetzt bin ich fertig mit meinen Fragen, Herr Scherer. Ah, okay. Möchten Sie noch etwas hinzufügen Ja, oder ha haben Sie Fragen an mich? ich würde gerne wissen, was das jetzt ist. Ist es was Schlimmes oder ist es gar nichts oder bilde ich mir das alles nur ein? Ich mache mir einfach Ja. Sorgen, wissen Sie? Ja, bitte bleiben Sie ruhig, aber leider kann ich Ihnen momentan nicht genauer sagen, was Sie haben. Wir Okay. haben nur unser Anamnesegespräch fertiggestellt. Zur weiteren Abklärung müssen wir noch weitere Untersuchungen durchführen. Ah, okay, ja. Ja, das wäre schön. Haben Sie das? Ja, erst dann können wir Okay. über Ihre Diagnose genauer besprechen. Okay. Gut. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, hocam. Jemand Sind noch aber ich, Fragen? Hat jemand noch Fragen an habe ich unsere eine Patientin? Frage. Ja, bitte. Ist Ihnen Nachschweiß, haben Sie Nachschweiß? Gute Frage. Nein, habe ich nicht. Danke. Darf ich fragen? Bitte schön. Was für Sport machen Sie, treiben Sie? Hatten Sie einen Unfall oder eine Verletzung, vor Ihre Beschwerden aufgetreten sind? Genau, also ich mache sehr viele verschiedene Sportarten. Ich spiele Fußball, ich fahre Fahrrad, ich jogge, ich schwimme, Fitness. Und vor circa 10 Tagen hatte ich einen kleinen Unfall beim Fußballspielen. Da hat ein anderer Spieler mir gegen die Wade getreten. Sehr gute Frage. Diese Frage habe ich gewartet. Haben Sie ein Trauma gehabt? Sehr gut. Eine Frage fehlt aber noch. Herr Habe Doktor. auch eine Verletzung gefragt, aber Sie haben nichts gesagt. Ja, also ich habe eine Verletzung, offene Verletzung habe ich keine. Ja, okay. Aber ich hatte. Nehmen Sie Hormonen? Nein, Ja. nein. Steroide. Noch eine Frage fehlt. Haben Sie als Kind allergische Erkrankungen? Schon habe gefragt und Okay. beantwortet. Ja, Milben, Staub. Ist Ihnen Herzrasen aufgefallen? Herzrasen gibt es auch nicht. Das ist vital. Du bist im Telefon der Problem, sorry. Nein, Beinschwellung habe ich keine, nein. Haben Ihre Beschwerden im Draußen oder im Drinnen verschlechtert? Nein, es hat sich nicht verstanden. Haben Sie Temperaturempfindlichkeit? Nein. Sie haben. Danke. Sie haben gesagt, Wadenbereich eine Trauma. Bitte beschreiben Sie diese Bereich. Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Also ich sehe keine Schwellung, keine Auffälligkeiten, nur so ein leichter Schmerz, aber das stört mich jetzt nicht. Ich habe bis gedacht, das ist einfach nur durch diese Prellung von dem Kollegen und hat mir jetzt nichts dabei gedacht. Keine Sch Ist Ihnen schwindelig auch? Nein, nein, nein, nein. Okay, danke. Eine Haben Frage. Sie Eine Frage. Krampf? Haben Sie Wadenkrämpfe? Nein. Eine weitere Frage fehlt. Woran muss man noch denken? Reiseanamnese. Ja. Lange Fahrt, Flugzeug, lange Autofahrt. Das hat. Ja, genau. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? In letzter Ja. Zeit? Ich bin vor Wo? 2 Wochen aus Australien zurückgekehrt. 15 Stunden Flug. Okay, jetzt haben wir Labortests gemacht. Welche Labortests machen Sie, Herr Dr. Mesch? Ich würde großes Blutbild, Entzündungsparameter, Ja, gut. Gerinnungsparameter, Ja. D-Dimer, Herr Demir, sehr gut. D-Dimer, Nieren- und Leberwerte. Jawohl. Ja, werde ich veranlassen, Okay, diese. was machen Sie noch für eine Untersuchung? Ich werde natürlich den Patienten körperlich untersuchen, Jawohl. ein Röntgen-Thorax veranlassen. Jawohl. Wenn Röntgen-Thorax unauffällig ist, werde ich CT-Thorax Durchführen. Was machen Sie vorher? Ganz einfach. EKG. Ja, EKG, ja natürlich, EKG Sie sehen werde im ich auch. EKG einen Sinusrhythmus. Im Ich EKG. habe akustisch nicht gehört. Sie sehen im EKG einen Sinusrhythmus. Okay. Puls von 80. Ein Rechtschenkelblock. Sie haben D-Dimer gemacht. Troponin-Test ist negativ. D-Dimere sind positiv. Nierenwerte sind in Ordnung. Schilddrüsenwert brauchen Sie auch, wenn Sie einen CT-Thorax machen wollen. Schilddrüse ist auch in Ordnung. TSH ist normal. Leber, Niere, Blutbild, alles in Ordnung. Ja, um eine Embolie auszuschließen, werde ich CT Angiografie Okay, Kontrastmittel durchführen. alles klar. Jetzt machen wir erstmal die Übergabe und können und sprechen am Ende vielleicht Diagnose, Verdachtsdiagnosen, Differentialdiagnose und so weiter. Wäre das okay? Ja, okay, gerne. Alles klar. Oder sind noch Fragen? Soll ich direkt anfangen oder kann ich ein paar Minuten? Wenn Sie Zeit brauchen, dann geben wir Ihnen diese 2 Minuten und dann können wir uns noch mit den anderen Kollegen unterhalten. Okay, nur 2 Minuten, okay. Gibt es vielleicht noch Fragen von anderen Kolleginnen oder Kollegen? Dr. Toprak, spricht immer sehr viel. Gibt viel. Ja. Dr. Entschuldigung. Toprak. Hocam, darf ich fragen? Ja. Ja. Wer möchte fragen? Ja, ich. Eigentlich. Wer ist ich? Den Namen bitte. Haben Sie Atem und beim Einatmen oder Ausatmen? Ach gut. Also in Ruhe habe ich keine Atemnot, nur bei Belastung. Da Ja, tut. bei Belastung frage ich. Ja, bei Belastung. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Beim Einatmen tut mir. Einatmen. Ja. Und ist Ihnen Pfeifenatmung aufgefallen? Nein, nein. Pfeifen habe ich jetzt nicht. Nein. Danke. Herr Oberarzt, ich habe Ihnen einmalig nachgefragt, Wadenkrämpfe. Sie haben gesagt, ich habe keine Wadenkrämpfe. Normalerweise erwarten wir Wadenkrämpfe bei pulmonärer Embolie häufiger oder nicht? Muss nicht sein, nein, Wadenkrämpfe nicht, aber das können wir am Ende besprechen, was es sein kann. Aber so leichte Schmerzen, leichte Schwellung haben wir manchmal, nicht immer. Danke. Das ist nicht so typische pulmonale Embolie. Keine Vertigo, keine Husten, keine Na, Hämoptie. Was stimmt. ist das? Was ist das? Gute Frage. Deswegen sind Sie Ärztin und ich bin der Patient. Keine Ahnung. Ja. Sie müssen es herausfinden. Dr. Ömer muss das jetzt finden. Er macht einige Hocam, Untersuchungen. habe ich das nicht gut verstanden? Haben Sie im Wadenbereich leichte Schwellung und Schmerzen oder Nein, nicht? Schwellung habe ich nicht. Ich habe keine Krämpfe, keine Schwellung. Ich Keine habe Schmerzen. nur minimal, aber das stört mich nicht. Das ist ganz wenig. Deswegen sehe ich das nicht als Schmerz an. Ja, okay. Ja, ich bin ein ganz komischer Patient. Was soll ich machen? Ein sportlicher Mann und Sport, Ja. deswegen vielleicht unspezifisch könnte es sein, oder? Genau diesen Patienten habe ich vor 4 Tagen gehabt. Wow, ja, 33 Jahre alt und ja, genau. Muss man wie Detektiv sein. Ja, deswegen macht der Arztberuf so Spaß. Man ist ein Detektiv. So, sind Sie bereit, Dr. Mach? Ja, wir können anfangen, hocam. Okay. Hallo, guten Abend, sehr geehrte Herr Oberarzt. Hallo, Herr Dr. Ömer. Grüß Gott, Servus, guten Abend, wie geht's? Es geht mir gut und Ihnen? Dankeschön, Dankeschön. Sie brauchen nicht sehr geehrte zu sagen. Es reicht, wenn Sie mich Florian nennen. Wir können uns ja schon duzen. Sie sind ja schon so lange dabei. Okay, ja, vielen Dank. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen und würde gerne seinen Fall Ihnen vorstellen. Jawohl. Es handelt sich um Herrn Alexander Scherer. Er ist 33 Jahre alt und geboren am 23. Februar 1993. Er ist 1,73 Meter groß und wiegt zurzeit 72 Kilogramm. Der 33-jährige Patient, Herr Scherer, stellte sich heute bei uns wegen seit einer Woche bestehender progredienter Belastungsdyspnoe vor. Er berichtete, dass er nur ein oder zwei Stockwerke schaffen könne. Er habe keinen Auslöser für die Beschwerden bemerkt. Vor 10 Tagen er gab an, dass er vor 10 Tagen beim Fußballspielen eine Verletzung gehabt habe im Wadenbereich habe er leichte Schmerzen. Wo, auf beiden Seiten oder? Wie bitte? An welcher Wade hatte Schmerzen? Links. Welche links? Sag mir einfach links. Ja. Die Haben Sie irgendwelche Schwellungen bemerkt, Herr Doktor? Haben Sie die Wade untersucht? Ja. Nein, er habe keine Schwellung. Die Fragen nach Ödem, Tachykardie, Tussis, enge Gefühl, Schmerzen, Nachschweiß, Nausea, Emesis wurden verneint. Ah ja, interessant, okay. Ja. Die vegetative Anamnese ist auch unauffällig. Er habe keine Vorerkrankungen. Er nehme nur Ibuprofen bei Bedarf ein. Also ein relativ gesunder junger Mann sozusagen, ja? Ja, genau. Bei ihm sei bisher keine Operation durchgeführt worden. Er habe eine Pollenallergie, Milbenallergie und Hausstauballergie. Die erste äußert sich durch Rhinokonjunktivitis, zweite und dritte Allergien durch Rhinitis. Okay. Unverträglichkeit habe er nicht. Sein Vater leide an Diabetes mellitus. Welcher Typ kenne er nicht? Er nehme seit 5 Jahren Diabetes-Medikamente ein. Seine Mutter leide seit ungefähr 20 Jahren an arterielle Hypertonie. Er habe eine Schwester, die sie gesund sei. Er sei nicht Raucher. Alkohol trinke er sehr selten. Drogen konsumiere er nicht. Er lebe mit seinem Partnerin zusammen und habe keine Kinder. Er sei Lehrer von Beruf und unterrichte Englisch und Sport. Bei der Reiseanamnese sei er vor 2 Wochen von Australien zurückgekehrt. Der Flugreise habe 15 Stunden gedauert. Ja, aufgrund der anamnestischen Angaben habe ich einen Verdacht auf eine Pulmonarembolie. Okay. Was veranlassen Sie für Untersuchungen? Ich werde zuerst ihn körperlich untersuchen. Besonders fokussiere ich mich Auskultation der Lunge und des Herzens. Ich werde auch Blut abnehmen von ihm, um einige Laborwerte zu überprüfen, wie zum Beispiel Blutbild, Entzündungsparameter, Gerinnungsparameter, D-Dimer, Nierenleberwerte, kardiale Enzyme, troponin Sehr gut, Ö. okay. Werde ich sein Vitalparameter überprüfen und eine EKG schreiben. Danach werde ich ein Röntgen Thorax und CT Thorax Okay. veren lassen. Gegebenenfalls CT Angiografie mit Kontrastmittel werde ich durchführen. Was sind Ihre Differentialdiagnosen? Das hört sich schon mal gut an. Also Ihre Verdachts- oder Arbeitsdiagnose ist eine Ja. Lungen-EKG. Was kannst du noch? Als Differentialdiagnose kommen Pneumothorax Okay. bronchial Asthma kommen in Betracht. Sehr gut, jawohl. Er hat Pollenallergien. Genau, was noch? Was noch? Diese fallen mir ein. Oh, ist aber ein bisschen wenig. Also wir haben die Lunge, da kann auch einiges sein. Wir haben sonst noch andere Organe im Thorax. Herzrhythmusstörung ist nicht ganz richtig geschrieben, aber Herzrhythmusstörungen, ja klar. Ja, Herzrhythmusstörungen. Welche Rhythmusstörungen? An was denken Sie, junger Mann? Welche Rhythmusstörungen können so Luftnot machen? Ja, ein Porchofilmen. Vorhofflimmern, sehr gut. Eine Ja. Tachyarrhythmie zum Beispiel, jawohl. Welche Rhythmusstörung gibt es noch, was arrhythmisch oder was schnell ist? Extrasystolen, AV-Block, genau. Was noch? AV Reentry Tachykardie, Reentry supraventrikuläre Ja, Tachykardie. supraventrikuläre Genau, sehr gut. Also kardiale Urgenese kann Luftnot machen. Was kann kardial noch Luftnot machen? Was eine kardiale Ursache haben könnte? Ja. Herzinsuffizienz könnte eine Dyspnoe verursachen, aber Ja, Herzinsuffizienz, natürlich. Herzinsuffizienz, jawohl. Gibt es sehr unterschiedliche Versionen. Was kann noch am Herzen eine Luftnot verursachen, was so relativ spontan auch entsteht? Ah, Dr. Dudan hat gerade einen Tipp gegeben. Perikardial Effusion. Genau, weil wie heißt es auf Deutsch? Perikardial Perikarderguss. Ergus. Perikard Ergus. Genau. Okay, sehr Perikarderguss, genau. Klappenfehler. Zum Beispiel ein Mitralklappenriss, akuter Mitralklappenriss. Ja, das könnte auch verursachen. Was gibt es noch am Herzen? Myokarditis, Perikarditis. Gibt es so viel? Aortenaneurysma. Jetzt sind wir bei den Gefäßen. Ja, Aortenaneurysma. Okay. Ja, was gibt's noch? Was haben wir noch? Den Magen. Wenn der Magen sich hochzieht, eine große Hernie im Magen vielleicht, also eine axiale Hernie oder eine Achalasie, vielleicht, ich weiß nicht. Okay? Oder was Okay. noch? Lunge. Was kann eine Lunge? Luft nur noch machen. Wir haben von Perikarderguss gesprochen. Was gibt es an der Lunge? Ja. Wie nennt Pleuritis oder Pleural es? Was heißt Pleuraleffusion auf Deutsch? Effusion. Pleura Pleura Pleuraerguss, genau. Ergus. Atypische Pneumonie, genau. Sehen Sie, so viele Differentialdiagnosen. Hantavirus, wenn man die Nachrichten liest. Ja, genau. Ja, kann alles Mögliche. Staublunge weniger, ist er jetzt kein Farmer oder Bauer. Soweit ich weiß, nennen wir in Hessen durchschnittlich zwei Differentialdiagnose. Deswegen fokussiere ich mich zuerst Nur, nur. oh, das ist Ja. wenig. Aber Sie als Arzt müssen darauf sehen, was hat die Kollegin gesagt? Sie sind wie ein Detektiv. Jetzt habe ich, okay, also, vielleicht noch, es war dieser junge Mann, den habe ich gehabt. Ich weiß nicht, ob er 33 oder 40 war, aber er war sehr, sehr jung. Sportlich. Ich habe bei dem Troponintest gemacht, negativ. Ich habe bei dem D-Dimer gemacht, eine ganz feine Linie, habe gesagt, oh, kein richtiger positiver Test. Null Beschwerde, genauso wie ich beschrieben habe. Aber das mit dem Sport hat er nicht gehabt. Er hat kein Trauma, keine Verletzung, er hat auch keinen langen Flug. Reiseanamnese negativ. Keine, oh. Ja, was habe ich gemacht? Ich sagte, oh, Sie sehen mir ein bisschen komisch aus. Junger Mann, sportlich, warum hat er plötzlich Luftnot? Er merkt es, er hat ja irgendetwas. Ich habe ihm zum CT, wie du das auch gemacht hast, CT-Thorax mit Kontrastmittel und Gefäßdarstellung. Der Arzt hat mich am nächsten Tag angerufen. Dein Patient hat eine ausgeprägte beidseitige Lungenembolie. Beidseitige. Hatte er keine Er hat Tachykardie? sonst null Symptomatik. Keine Tachykardie, kein Husten, keine Hämoptysen, keine Schwellung, kein Trauma, gar nichts. Hat er vielleicht eine Sehr Gerinnungsstörung? gut. Sehr gut. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich nach der Gerinnung schauen und eine Gerinnungsdiagnostik veranlassen, ob er irgendwo ein Gerinnungsdefekt hat, ob er ein Faktorproblem hat, ja, oder was auch immer. Genau, also wir müssen bei ihm die Gerinnung abklären, aber man muss auch sicherlich auch das Herz mal abklären. Also ich hatte auch sehr viele junge Patienten, nicht viele, aber einige, die akut, zum Beispiel nach einem grippalen Infekt oder plötzlich eine Herzinsuffizienz hatten. Takotsubo-Syndrom gibt es das zum Beispiel. Takotsubo-Kardiomyopathie gibt es zum Beispiel. Oder die einen Perikarderguss hatten. Vielleicht muss man dann auch denken, okay, gibt es da irgendwelche Autoimmunerkrankungen, die einen Perikarderguss auslösen, spontan? Ja? Hat er eine also Myokarditis oder eine Amyloidose, auch eine Autoimmunerkrankung. Also man muss so ein bisschen an viele Sachen oder auch ungewöhnliche Sachen natürlich bei jungen Menschen auch mal denken und gucken natürlich. Aber dieser Patient hat wirklich eine, hat mich sehr überrascht, eine Lungenembolie ohne die typischen Symptome. Keine Kreislaufproblematik, kein Schock, kein Schwindel. Er hat noch Sport gemacht. Er hat noch Sport gemacht. Also das war interessant, ja. Okay, Dr. Amel, Differentialdiagnose. Herz, Lunge, bitte mit überlegen, ja. Also auch die ganz Ja, einfachen. okay. Aber was machst du, wenn jetzt D-Dimere negativ wäre und auch der Thorax, okay, da siehst du auch diesen Perikarderguss. Wie sieht man einen Perikarderguss ganz schnell und ganz einfach? Mit welcher Untersuchung? Lungenauskultation Nein, können wir auch. mit welcher Untersuchung erkennt man Röntgen-Thorax. Perikarderguss? Echo, durch Echo. Genau, Echokardiogramm. Ultraschall, Echo. Ganz kurz draufhalten, zack, dann siehst du Erguss, ja oder nein. Aber auch die Beinvenenthrombose, ganz schnell Duplex oder Ultraschall, dann sieht man, ob das Gefäß auf ist oder nicht. Ich hatte zum Beispiel vor 2 Wochen eine Patientin, ganz typisch, alte Frau, Schwellung, wirklich eine ganz starke Schwellung des linken Unterschenkels, ganz eindeutig glänzende Haut, schmerzhaft, akut aufgetreten, schwer krank, kommt dahinter, denkst, oh, ganz klassisch, tiefe Beinvenenthrombose. Ich halte den Schallkopf, guck, oh, Vena Tibialis mi oluyordu? Yok. Yani safena. Popliteea, also alle Venen in der Kniekehleleiste komplett frei. Keine Thrombose. Was hat sie? Interessant. Sie war beim Orthopäden, sie war umgeknickt und hatte eine Verletzung und hatte einen Muskelfaserriss. Ja. Sie war dann, hat ein CT vom Orthopäden bekommen, die Unterschenkelmuskulatur, ein Teil war gerissen, weil sie so ein bisschen umgeknickt war. Also keine Thrombose, Ja. aber dafür ein Muskelproblem. Ganz interessant. Ja, genau. Deswegen ist Hausarzt ganz interessant. Da sieht man viele Erkrankungen. Kann ich nur empfehlen. Ja. Wie könnte diese Frau behandeln? Nochmal, ist das möglich, nochmal alte Bein ohne Schwellung, ich meine? Sie hat nur NSAR bekommen, Ruhe, Schonung und es ist auch besser geworden, ja. Und Ah, ist auch abgeschwollen, ja. super. Übrigens, Sie als Hermatologin, wenn Sie Internistin sind, dann können Sie gleich Hausarzt werden, ja, das ist kein Problem. Ja, danke. Ich auch.